Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Wie in der Diskussionsrunde zur Berliner Schule gerade deutlich wurde, kann man diese Werke auch als deutsche Heimatfilme bezeichnen, denn sie haben sich sehr intensiv mit der deutschen Gegenwart auseinandergesetzt und haben einen sehr intensiven Sinn auch für die Orte, an denen sie spielen. Hartwig Tegeler hat sich daher mit den Heimatdarstellungen der Berliner Schule auseinandergesetzt in seiner Top-5-Kolumne. Würden Sie jetzt den Film starten? Ernst Bloch, Philosoph. Heimat? Etwas, das allein in der Kindheit scheint und worin noch niemand war. Heimat also nicht als Herkunft, sondern als etwas, das nach vorne weist. Wenn also... Platz 5. Toni Erdmann von Maren Ade, 2016. Wenn also die Tochter in Bukarest Unternehmensberaterin auf ihren Vater, den Alt-68er, trifft, da in der rumänischen Hauptstadt, und er mal wieder einen seiner skurrilen Scherze vom Stapel lässt. Ich bin eigentlich hier, um mit dir zu verhandeln. Sie ist ja kaum noch zu Hause und deshalb habe ich mir jemand als Ersatztochter engagiert. Wenn Winfried, der dann zu Toni Erdmann wird, mit Perücke und falschen Zähnen, Tochter Ines fragt. Ist eigentlich ein bisschen glücklich hier? Und die zurückfragt. Was meinst du mit Glück? Dann macht Maren Ade ein großes Fass auf. Was ist Glück? Ist der Zustand von Glück irgendwie gebunden an einen Ort? Die einzige Therapie findet Ines in ihrer Entfremdung von ihrem eigenen Leben. Am Ende in der Geste, sich die falschen Zähne ihres Vaters reinzutun und die Mütze von Oma aufzusetzen. Erinnerung an Kindheit, als sich etwas noch als Heimat anfühlte. Frage, auf die Maren Ade in Toni Erdmann antwortet mit einer Frage. Was findest du lebenswert, wenn du schon die großen Themen hier hochbringst? Platz 4. Unter dir die Stadt von Christoph Hochhäusler, 2010. Frankfurt. Der oberste Banker schickt einen Untergebenen in ein fremdes Land, um an dessen Frau zu kommen. Die Figuren hier führen ein Leben in einer Welt hinter Spiegeln. Die Realität, in der sie sich bewegen, hat keine Sinnlichkeit mehr, wie noch die von Ines in Toni Erdmann. Diese Welt hier ist konsequent ausgedörrt von Wirklichkeit, von Heimat. Am Ende die neue Frau des mächtigen Bankers am Fenster. Auf der Frankfurter Straße, unten, laufen schreiend Menschen, eine Szene, wie wir sie hinlänglich aus einem anderen Filmgenre kennen. Ist Unter dir die Stadt ein Zombie-Film? Platz 3. Jericho von Christian Petzold, 2008. Jericho, Ostdeutschland. Ein Dreiecksverhältnis. Imbissbudenbesitzer Ali, Ehemann der schönen Blondine Laura, dazu Thomas, Afghanistan-Kriegsveteran. Der Türke Ali, Besitzer von 45 Imbissbuden, hat hier in den leeren Weiten der ehemaligen DDR viel Geld, aber nie eine Heimat gefunden. Der Entwurzelte will zurück. Ich habe Laura mit mir ein Grundstück in der Türkei gekauft. Ein Ferienhaus? Nee, soll für immer sein. Wie in der Vorlage zu Jericho, James M. Chains Geschichte, wenn der Postmann zweimal klingelt, zerschlägt Regisseur Petzold nicht nur die geldgierigen Träume von Laura und Thomas, sondern auch die von Ali, dessen Herz in der Fremde, in Deutschland, krank geworden ist. Türkei, Deutschland, Heimat. Alles bleibt in der Realität wie in der Nostalgie ein Ort, an dem wir noch nicht waren. Platz 2. Der Wald ist von drei Träumern erträumt. Drei Leben von Christian Petzold, Dominik Graf und Christoph Hochhäusler. Triptychon im Thüringer Wald. Drei Spielfilme, die sich, ausgehend vom Fall des entflohenen Frauenmörders, verzahnen, am gleichen Ort spielen, aber von unterschiedlichem Erzählen, immer aber mit dem Bezug zum Wald. Da sind sozusagen Ablagerungen von Geschichte, von Mythen. Wald, Heimat. Deutsch, Mythos, von den Nazis ideologisch besetzt. Im Drei-Leben-Projekt der zwei Regisseure aus der Berliner Schule, Petzold und Hochhäusler, und ihrem altvorderen Dominik Graf werden Heimat und Wald zurückgeführt auf die Sehnsuchtslandschaft der deutschen Romantik vom Beginn des 19. Jahrhunderts. Das hat uns so gefallen, dass der Ort plötzlich, der Wald, die Geschichten, die der Wald in sich trägt, wie ein Tatort. Der Wald hat doch, obwohl er eigentlich sehr schön und geordnet daherkommt, hat er trotzdem doch was, sehr, was aus ihm kommt und was in ihm ist, eine Finsternis. Heimatfilm, der sehr, sehr weit entfernt ist vom Förster im Silberwald. Platz 1. Gold von Thomas Arslan. 2013. Sommer 1898, Kanada. Emily Meyer, Nina Hoss, schließt sich einer Gruppe deutscher Auswanderer an, um nach Dawson, zu den Goldfeldern am Klondike, zu gelangen. Unser Weg wird uns etwa 1500 Kilometer Richtung Norden führen. Wie sagten die Bremer Stadtmusikanten, etwas Besseres als den Tod findest du überall. Grundmotto von Migration. Ich will weiter. Heimatsuche durch den weiten Raum hindurch. Am Ende wird einer aus der Gruppe in dieser Weite wahnsinnig und läuft in den Wald. Überlebenskampf. Das hältst du nur durch mit einem emotionalen Panzer. Als das Ziel fast in Sicht ist, darf Nina Hoss heraus aus diesem Panzer und hinaus in die Freiheit galoppieren. Wohin willst du, Lady? Nach Dawson. Da könnte die neue Heimat sein. Oder nur eine Goldader.